Pop und Horror versus Börsen und Anders. Take. Drugs, Techno, Mucke. Let's go to the cartel. Die Sabberin euch allen. Hast du dir auch alles gemerkt? Ja, ja. Keinerlei Probleme? Nein. Bis auf eins. Was? Die Sache läuft nicht. Denk einfach nur an die 1 Million Dollar. Dann ist klar. Thank you.

Bimbus. Yeah. We make. Kinder, Russen, Polen, denen kann man eigentlich nur noch zurufen. Schickt euch! Nichts Argumentat hören! Einfach nur! Schickt euch! Und wenn ihr damit fertig seid, dann schickt euch selbst aus dem Saal! Thank you. Oder das Kaninchen, das sich ganz den Kopf abbeißt. sagen, denn ich hörst du scheiß Radio in die Falle schmeißt, wenn ihr drin. Du drehst total ab. Jetzt werde ich durch die Wand blasen. In 10 Sekunden ist der Mauser tot. Dann muss ich anfangen, alles zu erklären. Outer Space.